am Kiosk Korber G und die neue Bravo C. Auf dem Titelblatt steht nicht ich, sondern Leibgerät. Ich denke, hier ist Demokratie, aber auf dem Cover bin ich nicht. Ich beirre euch so gern aus Bravo Titelblatt. Ich beirre euch so gern aus Bravo Titelblatt. Ich möchte so gern aus Bravo Titelblatt. Ich möchte so gern aus Bravo Titelblatt. Smoking Kiss, Status Quo. Und ich bin nirgendwo. Herr Springer, haben Sie ein Herz? Sie kennen doch meinen Schmerz. Bringt mir manche schlaflose Nacht, hat mich um den Verstand gebracht. Ich beirre euch so gern aus Bravo Titelblatt. Ich beirre euch so gern aus Bravo Titelblatt. Ich möchte so gern aus Bravo Titelblatt. Ich möchte so gern aus Bravo Titelblatt. Neue Bravo Junge sein, ich möchte neue Gary Glitter sein, ich möchte neue James Dean sein, ich möchte neue Dr. Kommissar ein. Ich möchte euch so gern aus Bravo Titelblatt. Ich beirre euch so gern aus Bravo Titelblatt. Ich möchte so gern aus Bravo Titelblatt. Ich möchte so gern aus Bravo Titelblatt.